Im Sturm der Gefühle, da brennt oft Feuer und Licht. Dann stehst du in Flammen und oft blendet es dich. Du brauchst keine Flüge, um Höhenflüge zu erleben. Dein tiefer Blick geht unter die Haut, du setzt mich Glücksgefühlen aus. Wenn wir beide das Gleiche fühlen, unsere Liebe wird nie verglühen. Sind wir voller Leidenschaft, wie ein Komet, der in mein Leben kracht. Im Sturm der Gefühle, da brennt oft Feuer und Licht. Dann stehst du in Flammen und oft blendet es dich. Im Sturm der Gefühle hält die Eiszeit niemals an. Mit uns das hält für immer, denn ich glaube fest daran. Du brauchst keinen Zauber, um Magie zu erleben. Oft reicht Nähe aus von den Menschen, den wir lieben. Wenn wir beide das Gleiche fühlen, unsere Liebe wird nie verglühen. Sind wir voller Leidenschaft, wie ein Komet, der in mein Leben kracht. Im Sturm